Andacht am 1.9.2021 von Reinhard Hirtler. Zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Wahrer und falscher Friede. Ich sagte schon, dass ich heute teilen werde, was mir gestern auf dem Herzen war. Gott sprach zu meinem Herzen und ich denke, das ist ein prophetisches Wort für uns alle. Es geht um Frieden im Herzen. Die Zeit, in der wir uns befinden, ist eine Zeit, in der wir immer darauf achten müssen, den Frieden in unseren Herzen zu bewahren. Die Zustände in der Welt werden nicht besser werden, aber in Jesus Christus wird es sehr spannend werden. Schaut, was in der Welt gerade geschieht. Es ist so viel Angst da und auch Überlegungen, wie man handeln soll, aber alles ist von Angst gesteuert. Meiner Meinung nach ist das sehr klar eine Strategie des Feindes. Denn wenn niemand Angst hat, gibt es keinen Raum für den Antichrist. Meiner Ansicht nach ist der Antichrist schon unter uns. Mein persönliches Verständnis der letzten Tage ist, dass eine Person kommen wird, die der Antichrist ist. Ich sage euch jetzt, was ich über die letzte Zeit gelernt habe. Aber ich will damit kein Dogma aufstellen, denn die Meinungen sind unterschiedlich und jeder kann seine Auffassung mit Bibelversen begründen. Ich denke so: Es wird einen Antichrist als Person geben und er wird kommen. Ich denke, dass er ein Moslem sein wird. Und dann wird's schlimm. Ich glaube auch, dass dieser Antichrist mitten in all diesem weltlichen Chaos und der Angst Frieden erklären wird. Jesus redet auch über Frieden. Er sagt etwas Interessantes. Er sagt, wir sollen vorsichtig sein, wenn um uns herum gesagt wird, Friede, Friede. Denn es wird einen falschen und einen wahren Frieden geben. Wenn wir gelernt haben, im wahren Frieden zu leben, werden wir den falschen Frieden entlarven können. Sonst laufen wir Gefahr, durch den falschen Frieden getäuscht zu werden. Es ist sehr leicht, dass Christen getäuscht werden. Wenn wir unser Herzen nicht sehr gründlich behüten, werden wir getäuscht werden. Ich habe vor einiger Zeit etwas Überragendes von Gott gehört. Es stammt von Mike Bickle, dem Gründer und Leiter von IHOP. Ich glaube wirklich, dass er ein Mann Gottes ist. Ich achte ihn sehr dafür, wie er in diesen Zeiten steht. Jemand schickte mir eine Nachricht von Mike über den großen Abfall. Das war eine der hervorragendsten Nachrichten, die ich je erhalten habe. Ich glaube an die große Ernte, bevor Jesus wiederkommt. Ich glaube auch an den großen Abfall. Viele Menschen werden von Gott so enttäuscht sein, dass sie die Wege Gottes verlassen werden. Gott sprach nun seit über einer Woche zu mir. Er warnt uns. Wenn wir nicht lernen, im wahren Frieden zu leben, werden wir dem Antichrist folgen, wenn er kommt. Wir sind dafür geschaffen, im Frieden zu leben. Gott hat uns nicht geschaffen, in Angst und Qual, in Verwirrung, Leid und Krankheit zu leben. Gott will Frieden und Freude für uns. Gott schuf uns, damit wir in Frieden leben. Zu Beginn im Garten Eden gab es keine Verwirrung. Das Chaos entstand erst, als der Mensch in Sünde fiel. Satan benutzt böse Menschen, um Angst über die ganze Welt zu streuen. Denn er braucht eine gute Grundlage, wenn der Antichrist kommt. Ich sehe die Entwicklung in der Welt als perfektes Umfeld, von Satan inspiriert, um das Kommen des Antichrists vorzubereiten. Wir als Christen brauchen keine Angst zu haben. Wir dürfen mit Jesus leben. Es wird die beste Zeit für diejenigen werden, die mit Gott leben. Hört ihr mich? Für die einen wird es die schlimmste Zeit, für andere die beste. Ihr könnt kein religiöses Leben mehr leben. Das heißt, ihr könnt schon, aber dann werdet ihr erschüttert werden. Ihr müsst nach dem Frieden Gottes trachten und ihn bewahren, komme was wolle. Ich liebe das Johannesevangelium, besonders weil Johannes Seiten von Jesus aufzeigt, die kein anderer Evangelist zeigt. Besonders die Kapitel 13 bis 17 sind faszinierend. Sie zeigen Jesus in seinen letzten Tagen auf der Erde vor seinem Tod. Wir finden dort Worte, die sehr wichtig für uns sind. Wir hängen uns an so viele Worte, die Jesus sagte, aber wir schauen nicht auf das, was er kurz vor seinem Tod sagte. Wenn ich weiß, dass ich gehen werde und nicht mehr zurückkomme, wenn ich sicher weiß, dass ich nächste Woche sterben werde, wenn ich dann meine engsten Leute um mich schare und ihnen noch vieles sage, meint ihr nicht, dass diese Worte eine besondere Bedeutung haben? Schaut, was Jesus in diesen Momenten sprach. Er sagte ihnen, dass er weggehen und nicht zurückkommen werde und dass sie ihm nicht folgen könnten. Dann sprach er: Frieden gebe ich euch, meinen Frieden, nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Er vergleicht direkt seinen Frieden mit dem Frieden der Welt. Er sagt nicht, dass die Welt keinen Frieden anbieten würde, aber er sagt, dass sein Friede ein anderer ist. Die Welt wird uns Frieden anbieten, die Regierungen machen bereits Friedensangebote. Aber Jesus sagt, wir brauchen seinen Frieden, den wir im Herzen bewahren müssen. Ihr müsst das wirklich begreifen. Johannes 14, 27 drückt es aus. Es gibt zwei Frieden, weltlichen Frieden und Jesu Frieden. Wenn ihr nicht lernt, in dem Frieden zu leben, den Christus anbietet, wird euer Herz den Frieden der Welt annehmen. Wir alle würden das tun, lasst euch nicht täuschen, denn wir sehnen uns nach Frieden. Und der Teufel weiß das. Deshalb müssen wir die Worte Jesu sehr ernst nehmen. Wahrer Friede kommt vom Friedensfürsten und nicht von der Welt. Was werden der Antichrist und die Welt anbieten? Wir werden die Dunkelheit wegnehmen, wir werden die Probleme lösen und eine Lösung haben. Das ist ein vorgetäuschter Friede, nicht der wirkliche Friede. Denn wir lösen Probleme, aber nicht das Problem. Das Problem ist die Abwesenheit von Frieden. Und das geht nur in Jesus und in seinem Frieden. Jesus wird Friedefürst genannt. Wir können es in Jesaja 26,3 lesen. Häufig ist das nicht gut übersetzt, wenn es heißt, Gott bewahrt mein Denken in Frieden. Du, Herr, steht im Original gar nicht drin. Es heißt also eigentlich, wer auf dich vertraut, dessen Denken wird im Frieden bewahrt. Nicht Gott bewahrt uns in seinem Frieden, sondern wir bleiben im Frieden, wenn wir uns auf Gott ausrichten. Hier steht vollkommener Friede. Im Hebräischen und Griechischen wird hier eine Grammatik angewandt, die es in unserer Sprache nicht gibt. Da steht eigentlich Friede, Friede. Das Wort wird also direkt hintereinander doppelt genannt. Das ist der Fall, wenn Gott etwas besonders betonen will. Auf Griechisch heißt diese Grammatikform Epizeuxis. Deshalb wurde übersetzt vollkommener Friede. Aber was die Bibel sagen will, ist, du bist geborgen im Frieden Gottes, der so hundertprozentig sicher ist, dass das betont werden muss. Es ist ein vollkommen wiederhergestellter Friede. Damit ist auch mein wiederhergestelltes Wohlergehen, mein wiederhergestellter Friede, meine wiederhergestellte Gesundheit gemeint. Nichts kommt durch meine Anstrengung oder durch Umstände, Nur im Herrn empfange ich diesen Frieden. Wir können im konstanten Wohlergehen leben. Das verspricht uns die Bibel. Wenn wir nicht lernen, darin jetzt zu leben und diesen Frieden zu bewahren, werden wir leicht in falschen Frieden fallen. Warum? Weil wir gelernt haben, in einem Frieden zu leben, der von Umständen bestimmt ist. Wenn die Umstände sich ändern, werden wir umfallen, wenn wir weltlichen Frieden haben. In Christi Frieden werden uns Umstände nicht umwerfen. Ich habe für mich beschlossen, nichts darf mir meinen Frieden, mein allgemeines Wohlergehen in Gott rauben. Wenn du den Umständen erlaubst, deinen Frieden zu stören, hast du den wahren Frieden nicht. Du kannst dich immer wohlfühlen, egal in was du dich befindest. Daniel sagt oft etwas, was ich wirklich liebe. Er sagt, es ist alles eine Sache der Perspektive. Das ist so wahr. Setz alles in die Perspektive des vollbrachten Werks des Kreuzes. Schau auf die Kraft in deinem Leben. Denke an Ewigkeit. Setze alles in diese Perspektive. Hat nun noch irgendein Umstand diese Macht über dein Leben? Leben vergeht. Bevor wir es begreifen, ist es weg. Und dann sind wir in der Ewigkeit mit unserem geliebten Jesus. Mir fällt die Bibelstelle aus Philipper 2 ein. Jedes Knie wird sich beugen, weil Jesus einen Namen erhalten hat, der über alle anderen Namen erhoben ist. Es gibt einen Namen, der größer als alles andere ist. Nehmen wir Krebs, das ist ein Name. Wir geben dem Krebs so viel Macht, deshalb hat er die Macht. Aber der Krebs muss sich beugen unter dem Namen Jesus. Nehmen wir Armut, das ist das Fehlen von Versorgung. Es ist ein Name, es beschreibt eine Situation. Aber er muss sich beugen unter dem Namen Jesus. Jede Krankheit, jede Schwierigkeit ist ein Name. Sie alle müssen sich beugen unter den Namen Jesus. Wir brauchen uns also nicht auf die Namen um uns herum konzentrieren. Nur auf Jesus. Schaut auf Jesaja 26. Es gibt perfekten Frieden. Das griechische Wort für Denken ist Vorstellung. Unsere Vorstellung ist also auf Gott gerichtet. Was stellst du dir vor? Wohin entscheidest du, dass deine Vorstellung geht? Du entscheidest. Die Prophetien, die du erhalten hast, glaubst du dem Friedefürsten? Dann wird dein Denken auf den Friedefürst gerichtet bleiben. Was würde geschehen, wenn wir einfach diesem wunderbaren Versprechen aus Jesaja 26,3 folgen und gehorchen würden? Wenn die Umstände um mich herum laut schreien, schaue ich auf meinen Friedefürsten und werde von ihm bewahrt werden. Nun kann jeder kommen und mir falschen Frieden anbieten, aber ich werde ihn nicht annehmen, denn ich kenne den wahren Frieden. Falscher Friede kann das Problem nicht lösen. Das Problem ist durch Jesu Frieden gelöst. Alle wollen die Menschen kontrollieren und manipulieren. Die Welt ist böse und betrügerisch. Wir werden getäuscht, wenn wir glauben, dass es irgendwann besser wird und Friede in der Welt sein wird. Deshalb muss ich eine prophetische Stimme in dieser Welt sein, um Jesu Frieden zu verkünden. Glaubt dem Friedefürsten, vertraut auf ihn. Wenn ihr ihm vertraut, werdet ihr Frieden haben, in welcher Situation ihr euch auch befinden mögt. Schaut, was würde geschehen, wenn in unserem normalen Leben die Umstände sich ändern, wenn es schlechte Nachrichten gibt? Wenn wir dann den Pauseknopf unseres Lebens drücken würden und in unserem Herzen sagten, Jesus, du bist mein Friedefürst. Wenn wir uns dann vorstellen, wie Jesus den Sieg schon eingefahren und dafür bezahlt hat, wenn wir in unserer Vorstellung den Friedefürst in unserem Herzen hochheben. Ich erinnere mich an die schwierigste Zeit in unserem Leben für Debbie und mich. Debbie schaute mich damals an und meinte, das alles hier ist eine wunderbare Erfahrung. Alles um uns herum vergeht, aber wir haben Frieden. Wir gingen durch die schmerzhaftesten Momente in unserem Leben mit dem großen Frieden von Jesus in unseren Herzen. Gestern war das 20 Jahre her. Erlaubt den Worten eines Arztes nicht, eure Vorstellung und euer Denken zu stören. Erlaubt nicht, dass andere Menschen durch das, was sie sagen, beeinflussen, was ihr denkt. Bleibt auf Jesus gerichtet und glaubt ihm. In Philipper 4 gibt es eine wunderbare Stelle. Paulus drückt das Gleiche, was in Jesaja 26 steht, etwas anders aus. Er sagt, es gibt perfekten Frieden, wenn wir vertrauen. Philipper 4,6. Habt keinerlei Angst vor irgendetwas. Mit Gebet und Flehen und Danksagung bringt eure Anliegen vor Gott. Es geht nicht darum, zu bitten und zu betteln. Die Menschen haben diese Stelle missverstanden. In der originalen Sprache finden wir, was Paulus meinte. Positioniert euch vor Gott, bringt eure Anliegen mit Dank vor Gott. Es ist das Gleiche, was Jesaja 26 sagt. Wir blicken geradewegs auf Gott, der die Lösung ist, und sein Friede, der alles Verstehen übersteigt, wird unsere Herzen und unser Leben erfüllen. Leute, bitte, lasst euch keinen falschen Frieden anbieten. Lebt im wahren Frieden. Wenn es wirklich ernst wird, werdet ihr sonst nicht bestehen können. Ihr habt das heute gehört. Ihr könnt euch nicht rausreden. Ihr müsst euch entscheiden. Ihr müsst den Frieden empfangen. Römer 14, 17 sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Ihr müsst euren Glauben anpassen. Es ist ein nehmender, empfangender Glaube. Wenn ihr diesen Frieden habt, wenn ihr darin zu leben lernt, werdet ihr sein wie Petrus in Apostelgeschichte 12, als er aus dem Gefängnis befreit wurde. Ihr werdet sein wie Jesus im Boot. Alles wird herumgeworfen und Jesus schläft. Oder ihr werdet sein wie Apostel Paulus und Silas, die Gott im Gefängnis loben und preisen. Jesus sagte, in dieser Welt werdet ihr Trübsal haben. Aber habt keine Angst, ich habe die Welt überwunden. Ihr müsst nichts mehr überwinden. In 1. Johannes 5, 4 steht, das ist unser Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Unser Glaube hat die Welt überwunden, nicht unsere Kraft. Der Friedefürst hat die Welt überwunden. Das ist unser Sieg, unser einziger Sieg. Ich möchte euch herausfordern und ermutigen, zum Friedensfürsten zurückzukehren. Sagt, Herr, es tut mir leid, ich bin dem falschen Frieden gefolgt, aber ab heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will mein Denken auf dich fixieren, den Friedefürsten. Dann bleibe ich in diesem unglaublichen, perfekten Frieden. Dann wird der Antichrist kommen und sagen, ich habe einen Frieden für dich. Und du antwortest, brauche ich nicht, ich habe Frieden, ich brauche keinen falschen Frieden. Johannes 14, 27. Ich gebe euch meinen Frieden, damit lebe ich in euch, nicht wie die Welt ihn gibt. Wir brauchen nicht den Frieden, den die Welt gibt. Er ist eine Lüge. Wir haben die wahre Quelle des Friedens, Jesus Christus. Lasst uns darin leben. Wenn Menschen uns in diesem Frieden Gottes leben sehen, wenn um uns herum alles erschüttert wird, werden sie auf uns schauen und sagen, ich möchte wirklich auch, was du hast. Wenn wir so zu leben beginnen, wird ein Licht in dieser dunklen Welt scheinen. Viele Christen, die ich persönlich kenne, sind dem falschen Frieden der Welt gefolgt. Sie haben jetzt mehr Probleme als jemals zuvor. Wenn ihre Umstände sich änderten, waren sie verwirrt und nun sind sie so enttäuscht. Sie geben den Umständen die Schuld und versuchen, das zu ändern. Aber das ist nicht die Lösung. Ich bete, dass ihr alle den Frieden Jesu ergreift, dass die Menschen, die im Gefängnis der Dunkelheit leben, vom Frieden Christi ergriffen werden. Ich habe bemerkt, dass viele Menschen, die mir hier folgen, nicht erlöst sind. Ich möchte euch sagen, wenn ihr nicht hundertprozentig sicher seid, dass ihr nach diesem irdischen Leben im Himmel landet, sage ich euch nun dies. Die Hoffnung allein reicht nicht aus. Ihr braucht Glauben. Glauben zu verstehen, dass ihr aus euch heraus nicht vor einem heiligen, perfekten Gott stehen könnt. Es geht dabei nicht nur um Sünde. Dieser heilige und perfekte Gott liebt euch so unendlich, dass er seinen Sohn Jesus am Kreuz für euch sterben ließ, um euch zu erlösen. Wenn ihr diesen Jesus zu eurem Herrn macht, macht er Frieden zwischen euch und Gott. Ich möchte, dass ihr euch ihm völlig zuwendet. Er hat für jede Sünde bezahlt. Es geht darum, dass du glaubst, dass Jesu Opfer genug für dich ist. Glaube es und bekenne es. Dann bist du errettet. Bitte entscheidet euch jetzt. Ihr werdet nie durch eine Gemeinde oder einen Pastor gerettet. Wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr erlöst seid, sagt genau jetzt zu Gott: Ich danke dir, dass Jesus am Kreuz starb, damit ich jetzt mit dir leben kann. Ich sehne mich nach dir, ich nehme das Opfer am Kreuz für mich an. Dann werdet ihr im Frieden Gottes leben. Wenn ihr das zuvor noch nie erlebt habt, dass ihr auf der Grundlage des Opfers Jesus die Erlösung angenommen habt, schreibt es in die Kommentare. Oh, Menschen gaben ihr Leben Jesus. Danke, danke, danke, Jesus. Jetzt beginnt eure Reise mit Jesus. Amen.